dem Kopf an die Wand. Das ist nichts Neues, das mach ich immer. Und verlier fast den Verstand. Ja, ist es denn wirklich meine Schuld? Rennen durch